Ja, ich gehe mit dem Zitat los. Wenn der Staat das Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze ist, wenn er über der Gesellschaft stehende und sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist, so ist es klar, dass die Befreiung der unterdrückten Klasse unmöglich ist, nicht nur ohne gewaltsame Revolution, sondern auch ohne Vernichtung des von der herrschenden Klasse geschaffenen Apparates der Staatsgewalt, in dem sich diese Entfremdung verkörpert. Der von Hegel als die Wirklichkeit der sittlichen Idee bestimmte Staat ist die Sanktionsgewalt, die, wenn nötig mit Zwang, die Freiheit, den Verzicht auf Gewalt zu realisieren hat. Doch bei Kant stellt sich diese Realisierung als Abstraktion vom empirischen Subjekt und seinen Bedürfnissen und Gebrauchswerten, dem natürlichen Begehrungsvermögen, dar. Diese Verbindlichkeit, die Anerkennung des Zwangs aus Freiheit, die sie in der freien Willkür erscheint, herstellen. Sie soll es bewusst als vernünftige Verinnerlichung der ökonomischen Gewalt vollziehen. Die Egalität des Tauschverkehrs ist aber an die natürliche Verschiedenheit der Gebrauchswerte und Bedürfnisse konstitutiv gebunden. Die Abstraktion vermag sich realiter nicht von ihrer Basis zu lösen, sondern setzt materielle Antagonismen voraus. Innerhalb des Gewaltverzichts reproduziert sich das materielle Elend, das immer wieder Gewalt hervorruft. Sollen wir auch wieder Absatz für Absatz vorgehen? Und ich würde gerne mal wissen, warum man nicht damit, was das jetzt soll, warum man nicht damit anfangen, wo es anfängt. Jetzt das Organisationsmodell. Es geht ja noch weiter. Da ist auch noch ein, ach, da ist der Anfang. Ja. Ja, also wir haben den Anfang jetzt. Ich finde erstmal viel interessanter. Der ist, hier, geht also, es, hier sind noch andere Thesen dazwischen. Relativ aktuelle. Bitte? Die haben zwei verschiedene Seiten da aneinander kopiert. Die sind nicht hintereinander hier im Text. Was ist das für eine? Doch. Also, wir haben jetzt nicht begonnen mit dem Staat und Revolution, sondern erst bei Römisch 2 und dieses Römisch 1 ja. Deswegen weggelassen, weil das. Also sich zugegebenermaßen auch interessant spezifisch mit der Oktoberrevolution auseinandersetzt, aber das also jetzt sozusagen diese kategoriale Auseinandersetzung mit dem, was Leninscher Parteitypus und was ihr Bakuninismus genannt hat oder jetzt luxemburgisches Modell sozusagen, die Auseinandersetzung folgt jetzt in diesem Abschnitt und zumal ich befürchte, dass wir uns dann tatsächlich in diesem ersten Abschnitt dann zu schnell an also historischen Diskussionen oder was tatsächlich verfranzen, beziehungsweise da wir dann selber eigentlich auch noch wieder, also ich Kral kritisieren würde und das in diese aber dann auf einer anderen Ebene, also unabhängig von der Organisation wäre, nämlich zur Grundformationstheorie. Und in diesem Sinne würde es meiner Meinung nach abführen und wir jetzt hier eben tatsächlich die Organisationsfragen behandeln wollen und das fängt hier eigentlich wesentlich an. Der Staat, nicht als permanent Manifeste, sondern als abstrakte Präsenz der jederzeit zu manifestierenden Sanktionsgewalt, ist notwendig, weil der Abstraktionsprozess vom empirischen Subjekt das Kapital als der sich in der Arbeitszeit entäußernde Wertbegriff nicht rein ist. Wie Erinnerung an den Gebrauchswert im Geld zwar ausgelöscht wird, es gleichwohl des Gebrauchswerts zum Tausch bedarf, so die Erinnerung an Ausbeutung durch Verinnerlichung ökonomischer Gewalt, die als zweite Natur doch in der Krise aufgegeben ist. Die staatliche Sanktionsgewalt richtet sich gegen das Bewusstsein dieser Möglichkeit. Die Rechtsprechung droht mit Strafe, die moralischen Normen proklamieren die bewusste Verinnerlichung. Dadurch Moralisierung der rechtlichen institutionalisierten Herrschaftsverhältnisse, die heute unbewusst manipulativ verinnerlicht werden. Also ein klein bisschen langsam. Die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation, Konzentration und Zentralisation reproduziert die Abstraktion vom empirischen Subjekt, das materielle Elend, die Antagonismen der ökonomisch fungierenden und politisch sich in Fraktionen zerreißenden Klassen, deren Herrschende den Staat zu ihrem Gewaltinstrument hat, um jederzeit in der ökonomischen Krise den in den Naturzustand regredierten Kapitalismus reproduzieren zu können, die Verinnerlichung der Mehrarbeitszeit ins Zeitbewusstsein einpauken zu können. Lukács wendet als einer der ersten die Kritik der politischen Ökonomie, die Lehre von den Naturgesetzen der kapitalistischen Entwicklung auf die Organisationsfrage an, um die Verdinglichung des lenischen Parteitypes zu verhindern, die er mit dem gleichen theoretischen Instrumentarium erkenntnistheoretisch begründet.